Das Nationalkomitee Freies Deutschland war auf einer Sitzung von Kommunisten und kriegsgefangenen deutschen Soldaten in Krasnogorsk bei Moskau gegründet worden. Das Gründungsmanifest verlas der Schriftsteller Erich Weinert über den Sender, der dem Nationalkomitee zur Verfügung gestellt worden war. Das Nationalkomitee erachtet sich als berechtigt und verpflichtet, in dieser Schicksalsstunde im Namen des deutschen Volkes zu sprechen. Hitler führt Deutschland in den Untergang. Die Niederlagen seit 7 Monaten sind ohne Beispiel in der deutschen Geschichte. Deutschland selbst ist heute zum Kriegsschauplatz geworden. Die Zeit drängt, rasches Handeln tut Not. Wer aus Furcht, Kleinmut oder blindem Gehorsam weiter mit Hitler geht, handelt feige und hilft Deutschland in die nationale Katastrophe treiben. Für Volk und Vaterland, gegen Hitler und seinen Krieg, für sofortigen Frieden, für die Rettung des deutschen Volkes, für ein freies, unabhängiges Deutschland. In dem umfangreichen Gründungsmanifest, dessen Verlesung 20 Minuten dauerte, wurde auch auf die preußische Militärtradition Deutschlands Bezug genommen. Im positiven Sinn. Das war gerade für die kommunistischen Mitglieder des Nationalkomitees eine nur schwer zu schluckende Kröte. Deutlich wurde, wie es auch die Politik Stalins zu diesem Zeitpunkt war, zwischen den verbrecherischen Nationalsozialisten mit Hitler an der Spitze und dem deutschen Volk unterschieden. Diese Haltung war ganz im Sinne Thomas Manns, der vage Sympathien für den Kommunismus hegte. Mit Datum vom 26. Juli 1943 schickte er eine Grußadresse aus New York, die in der Zeitung des Nationalkomitees abgedruckt wurde. Das Manifest des Nationalkomitees Freies Deutschland scheint mir die natürliche und gesetzmäßige Fortsetzung des Aufrufs zu sein, mit dem sich die westlichen Demokratien unlängst an Italien gewandt haben, damit es sich vom faschistischen Regime befreie und auf diese Weise die Möglichkeit erhalte, Mitglied des auf Gesetzlichkeit und Freiheit begründeten Bundes der Nationen zu werden. Ich habe stets den Standpunkt vertreten und verfochten, den ich wiederholt in meinen Rundfunkreden für Deutschland zum Ausdruck gebracht habe, wonach nur eine echte und aufrichtige Umkehr Deutschland von den Mächten des Übels säubern kann, die es in diesen unglückseligen Zustand gestürzt haben. Nur sie kann das deutsche Volk vor der ganzen Welt und vor der Weltgeschichte rehabilitieren und auch Deutschland das Tor in die Zukunft öffnen. In diesem Sinne bin ich mit dem Manifest des Nationalkomitees einverstanden. Diese Einschätzung von Thomas Mann, der in dem Nationalkomitee einen Hoffnungsträger sah, sollte sich später in der Bundesrepublik nicht durchsetzen. Die Bewegung war, wie der Historiker Bodo Scheurich 1960 schrieb, von Anfang an verfemt. Während in der DDR nach langem Zögern Anfang der 60er Jahre das Nationalkomitee zum politischen und organisatorischen Zentrum der deutschen Antifaschisten stilisiert wurde, durften im Westen Deutschlands seine ehemaligen Mitglieder nur nach persönlicher Entscheidung des Bundesverteidigungsministers wieder Soldat werden. Noch 1989 entzündete sich ein heftiger Streit an der Frage, ob das Nationalkomitee Aufnahme in der ständigen Ausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Berliner Bendlerblock finden dürfe oder nicht. Die Kritiker werfen der Bewegung vor, sie habe aus sicherer Position heraus Verrat begangen und sich zum willigen Werkzeug von Stalin machen lassen. Dem widersprachen die ehemaligen Mitglieder des Nationalkomitees energisch. Heinrich Graf von Einsiedel, ein Urenkel Bismarcks und deutscher Fliegeroffizier, war schon im August 1942 bei Stalingrad in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten. Entweder über den deutschsprachigen Dienst von Radio Moskau oder über den deutschen Volkssender hatte er sich schon im November 1942 an seine Kameraden gewandt. Deutsche Soldaten und Offiziere, hier spricht Leutnant Heinrich Graf von Einsiedel vom Jagdgeschwader UDET ein Urenkel des eisernen Kanzlers, des Fürsten Bismarck. Kameraden der Luftwaffe und des Landheeres, im Raum von Stalingrad, wo jetzt viele deutsche Divisionen eingekesselt sind, bin ich Ende August dieses Jahres durch Abschuss meines Flugzeuges in Gefangenschaft geraten. Ich kenne das Kampfgebiet von Stalingrad von zahlreichen Feindflügen. Es ist klar, dass die jetzt dort eingekesselten Truppen infolge der russischen Offensive in eine aussichtslose Lage geraten sind. Ich sage meinen Stalingrader Kameraden und allen, die jetzt an anderen Abschnitten der Ostfront in die gleiche Lage gekommen sind. Mein Urgroßvater Bismarck hat recht gehabt, wenn er stets betonte, Deutschland solle nie einen Krieg mit Russland beginnen. Einen solchen Riesenstaat kann Hitler nie besiegen. Vermeidet sinnloses Blutvergießen. Ein Weiterkämpfen auf verlorenem Posten bedeutet Verantwortungslosigkeit und schwere Blutschuld. Ich sage dies, weil es mich als Deutschen und Offizier empört, wenn ich sehe, wie Tausende meiner Kameraden in aussichtsloser Lage sinnlos geopfert werden sollen. Die Kriegsgefangenschaft in Russland bedeutet die Erhaltung des Lebens für ein neues Deutschland.